Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Die Sendung wird eine Katastrophe. Das heißt, es wird in dieser Sendung um Katastrophen gehen, denn offensichtlich sind sehr, sehr viele Zeitgenossen daran interessiert, unter welchen Umständen die Welt untergehen könnte. Und damit meinen die meisten jetzt nicht Umstände, die Sie oder wir selber zu verantworten hätten, sondern man interessiert sich eigentlich nur dafür, wie uns das Universum zerstören würde, zermalmen, zerquetschen, zertreten und für immer von der Bildfläche verschwinden lassen. Komisch, ne? Jetzt haben wir gerade das Jahr 2000 hinter uns, die Welt ist nicht untergegangen und trotzdem ist der Andrang nach Katastrophenszenarien, der ist nach wie vor ungebrochen. Auch hier im Studio sind immer wieder Diskussionen, ja, aber Moment mal, ich habe doch gelesen, dass demnächst und so weiter und so weiter. Und deswegen muss das Thema heute sein, welche kosmischen Katastrophen bedrohen uns, nicht? Was kann uns denn alles blühen, nicht? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, nicht? Oh, nicht komischen Katastrophen, nicht kosmisch. Obwohl wir werden sehen, es könnte auch sein, dass es sich um komische Katastrophen handelt. Also wir werden dann zwar nichts mehr zu lachen haben, aber es ist trotzdem eine Riesengeschichte, die da abgelaufen ist. Tja, was kann uns denn eigentlich alles so passieren? Woran würden Sie denn zuerst denken, was passiert? Ja, ist doch klar. Die Sonne geht aus. Schlagartig. Man wacht morgens auf und die Welt ist nicht mehr da. Also der Tag ist nicht mehr da. Kann sowas passieren? Was ist die Sonne für ein Ding? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Die Sonne war ja dieser Gasball. Großer Gasball. Und im Innern dieses Gasballs vollziehen sich Kernfusionsreaktionen. Das heißt, da verschmelzen Atomkerne miteinander. Also Wasserstoff wird zu Helium verschmolzen. Kann der einfach ausgehen? Also quasi so? Naja, mal gucken. Also das Licht vom Innern der Sonne, wenn das Photon, also das Lichtteilchen erzeugt wird, bis draußen hin, braucht ungefähr 30.000 Jahre. Also wenn jetzt heute auf den Tag innen quasi die Produktion von Energie stoppen würde, dann würden wir noch ein paar Jahre Zeit haben. Denn der Ball, dieser Gasball, der wäre noch stabil. Was ist die Sonne irgendwie instabil? Wissen wir irgendwas von Instabilitäten der Sonne? In letzter Zeit vielleicht? Ist sie heller geworden oder dunkler geworden? Irgendwas? Ich kann Sie beruhigen. Der neueste Stand der Forschung über die Sonne ist, die Sonne ist eine wunderbare, ruhige Kugel. Sie ist geradezu anormal ruhig. Wenn man sie vergleicht mit anderen Sternen ihrer Art in unserer Umgebung, dann ist sie geradezu von einer Superstabilität bestimmt. Also sie oszilliert nicht. Sie hat auch keine besonders großen dunklen Flecken wie andere Sterne. Also sie scheint irgendwie der kosmische Stabilitätsfaktor für uns zu sein. Also das heißt, die allerschlimmste Katastrophe, die uns blühen kann, dass nämlich schlagartig alles vorbei ist, weil die Sonne ausgeht, das können wir vergessen. Nun, wann wird die Sonne ausgehen? Die Sonne wird, weil der innere Ofen immer mehr und mehr Wasserstoff verbrennt, wird die Sonne langsam aber sicher heißer werden. Und das wird so in einer Milliarde Jahre soweit sein, dass hier auf unserem Planeten die Ozeane langsam aber sicher verdampfen werden. Das wird sich also zwar noch ein bisschen hinziehen, eine Milliarde Jahre ist ja nichts, wo wir jetzt also in politischen Dimensionen denken. Denken ja nur in Legislaturperioden, aber nicht eine Milliarde Jahre, sondern noch ein bisschen hin. Also das heißt, diese Katastrophe, die wird uns nicht passieren. Was kann uns denn blühen, was so schlagartig kommen könnte? Denken Sie an Bruce Willis und die Dinosaurier, klar. Asteroideneinschlag, Einschlag eines Planeten, eines Kleinstplaneten, der so 20 Kilometer hat. Wo kommen die Dinger her? Nun, wir haben im Sonnensystem ein paar Gürtel, wo solche Kameraden und Kameradinnen herkommen können. Wir haben also auf der einen Seite den Asteroidengürtel und hier sehen Sie mal so drei von diesen großen Kleinstplaneten, die haben alle so eine Ausdehnung von 10, 20 Kilometer, sind nur Felsbrocken. Die eiern so durchs Universum, aber die eiern nicht beliebig durchs Universum, also durch unser Sonnensystem insbesondere, sondern es gibt gewisse Bahnkurven. Es gibt also Bereiche in unserem Sonnensystem, wo diese durchlaufen. Natürlich gibt es auch die anderen. Da Das sind diese Kometen, die durchs Sonnensystem sausen und manchmal wiederkommen, häufig nie wiederkommen. Diese Brocken, die können manchmal aus ihren Bahnen ausgelenkt werden und dann sausen die ins Innere des Sonnensystems rein. Ein großer Asteroidengürtel ist zwischen Jupiter und Mars. Ein weiterer Gürtel ist weiter draußen, sehr viel weiter draußen, der Kuipergürtel und die Oortsche Wolke, also fast ein Lichtjahr von der Sonne entfernt. Da draußen ist ein Riesenreservoir an solchen dunklen, großen Brocken. Die meisten von diesen Brocken werden durch die großen Riesenplaneten von der Sonne ja entfernt gehalten, von der Erde. Nicht von der Sonne, aber von der Erde entfernt gehalten. Das heißt, die großen Riesenplaneten wie Jupiter und Saturn, die saugen praktisch diese Brocken ein. Denken Sie nur an Levi Shoemaker, wo der damals eingeschlagen ist. Der wurde ja zerfetzt in mehrere Einzelteile und dann bam, bam, bam, bam. Und die Einschläge waren ja noch lange auf diesem Riesenplaneten zu sehen. Auf unserem Planeten wäre allerdings wirklich allerhand los, wenn so ein Ding einschlagen würde. Also beim Kilometer großen Einschlag, da wäre hier auf der Erde... Da wären wir Schnee von gestern. Ne, Schnee ist nicht der richtige Ausdruck. Es würde so heiß werden an manchen Stellen und es wäre so viel Staub in der Luft. Ich würde sagen, das ist der Staub der Geschichte drüber gegangen über uns, weil wir sind selber zu Staub geworden. Das ist also vorbei. Nun, wir haben aber solche Beschützer im Sonnensystem. Also diese Katastrophe, die taucht momentan so alle 100 bis 150 Millionen Jahre auf. Also ein richtiger Einschlag, so ein richtiger Hammer. Nun, der letzte Einschlag war am Dienstag vor 150 Millionen Jahren. Wir kommen also langsam in die Gegend rein, was es interessant werden könnte. Aber auf der anderen Seite sind die Chancen natürlich auch noch nie so gut gewesen, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Denn heutzutage sind natürlich sehr, sehr viele Teleskope, namentlich von Amateurastronomen, muss man ja mal sagen, also ein Lob der Amateurastronomie auf der ganzen Welt. Die gucken ja, wo gibt es irgendwelche Bewegungen am Himmel von Körpern, die uns vielleicht mal gefährden könnten. Aber ich kann Sie beruhigen, momentan ist alles im grünen Bereich. Was kann denn noch passieren? Also die Sonne wird wahrscheinlich nicht ausgehen. So ziemlich hochwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, um nicht zu sagen, sie wird nie ausgehen, solange Menschen auf diesem Planeten leben werden. Der Einschlag von solchen großen Kilometerbrocken ist zwar nicht ausgeschlossen, aber ist immer noch mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit besetzt. Nicht zuletzt deswegen übrigens, weil alles so groß ist. Nicht? Also häufig genug wird wahrscheinlich ein Felsbrocken die Erdbahn schon gekreuzt haben. Aber... Der Felsbrocken ist entweder vorbei, weil die Erde noch nicht da war, oder er fliegt vorbei, als die Erde schon weg ist. Das sind ja auch große Räume, darf man nicht vergessen, und damit große Zeiten. Nun, was kann noch passieren? Es gibt eine andere interessante Möglichkeit, die wird immer mal wieder angesprochen, die Planeten um die Sonne herum. Die haben ja alle relativ kreisförmige Bahnen. Sie sind zwar nicht ganz kreisförmig, also völlig rund, sondern Ellipsen, aber sie sind ziemlich gut rund. Könnte es irgendein Ereignis geben, was die Planeten aus ihrer Bahn wirft, sozusagen? Tja, was kann Planeten aus ihrer Bahn werfen? Große Massen. Ne? Denn wir reden ja nur über was Gravitation, also nur Schwerkraft. Schwerkraft hält die Planeten auf ihrer Bahn um die Sonne, nämlich die Masse der Sonne. Und das Einzige, was die Planeten aus ihrer Bahn werfen könnte, sind schwere Massen. Es müsste also an der Sonne ein Stern vorbeifliegen, in einem relativ geringen Abstand sogar, und dann würden die Planeten sozusagen in diesem neuen Schwerkraftfeld, was aufgebaut wird, dass ich einen Stern hier habe, einen Stern da habe und die Planeten sind genau dazwischen. Zack, zack, zack, zack, zack. Nun, wenn der also an der Sonne vorbeifliegt, dann versuchen die Planeten sich in diesem neuen Kräftegleichgewicht irgendwie einzufinden. Mit anderen Worten, sie würden einfach aus dem Sonnensystem verschwinden. Raus. Wenn die einmal auf einer Bahn sind, auf der falschen Bahn sind sozusagen, kennt man ja aus dem Leben, ne, auf die richtige Bahn zu kommen, ist ja immer nur so. Also wenn die aus der Bahn einmal raus sind, dann haben die keine Chance mehr, die Planeten. Wissen Sie, was passieren würde, wenn die Erde sich also von der Sonne entfernen würde? Innerhalb von 72 Stunden wäre hier bei uns Schicht. Denn keine Sonneneinstrahlung mehr, die Erde selber produziert keine Energie, so gut wie nichts im Vergleich zu dem, was sie von der Sonne bekommt. Also würde alles einfrieren, der Planet wäre für immer weiß. Und es wäre Schweigen im Walde. Aber solche Erscheinungen sind sehr selten. Wieder, warum? Weil der Raum ist so groß und die Dichten sind so klein. Also bis bei uns mal ein Stern vorbeikommt, da können Sie lange warten. Also und zwar viel länger warten, als das Sonnensystem bzw. der Sternsonne existieren wird. Der Abstand zum nächsten Stern, zu Alpha Centauri, das sind ja 3 Lichtjahre. Das ist also ziemlich lange. Und wir haben keine Sterne in unserer Umgebung, die jetzt sozusagen... auf uns zukämen, wie so ein Zug. Denn alle Sterne bewegen sich in der Milchstraße auf einer großen rotierenden Scheibe und drehen sich praktisch miteinander weg. gibt zwar immer wieder welche, die auch die Scheibe durchkreuzen, die also von oben und unten kommen, aber die meisten Sterne haben praktisch eine Rotation, eine Drehung um die Milchstraße. Und die Sonne hat eine ganz besondere Rotation. Die dreht sich nämlich mit den Spiralarmen mit. Also die Spiralarme, das sind ja diese großen Gebilde, kennen Sie aus vielen Bildern. Spiralgalaxien haben also solche großen Spiralarme und in diesen Spiralarmen entstehen neue Sterne. Da entstehen übrigens auch die Supernovae. Da habe ich Ihnen ja schon viel von erzählt, aber komme ich gleich noch drauf. Nun, die Sonne hat eine ganz besondere Bahn, wie wir seit 2, 3 Jahren wissen. Die Sonne dreht sich nämlich mit diesem Spiralarm mit. Stellen Sie sich vor, mein Arm ist der Spiralarm und der Spiralarm hat eine bestimmte Geschwindigkeit. Und die Sonne dreht sich praktisch mit der gleichen Geschwindigkeit um das Zentrum der Milchstraße herum wie die Spiralarme. Was heißt das? Sie wird nicht überholt von den Spiralarmen und sie überholt keine Spiralarme, das heißt, sie durchkreuzt keine. Das bedeutet, sie kommt nicht in die Nähe von Sternentstehungsgebieten und sie kommt auch nicht in die Nähe von Gebieten, in denen junge Sterne, junge große Sterne existieren. Supernova-Explosionen drohen nämlich in dieser Gegend. Das heißt, wir sind schon bei der nächsten kosmischen Katastrophe, die so einem Planeten drohen kann, der Supernova-Explosion. Wenn also ein großer Stern explodiert, dann treibt der mit einer irren Gewalt eine Druckwelle ins interstellare Medium und schiebt dann also sozusagen das ganze Material vor sich her. Bei der Explosion wird sehr viel Gammastrahlung frei. Es wird Röntgenstrahlung frei. Vor allen Dingen der Gammablitz am Anfang, das ist ein Riesenproblem. Das kann man ausrechnen, bis zu welcher Entfernung um einen Planeten herum sollte denn keine Supernova vorkommen, damit jetzt das Leben auf so einem Planeten auch weiter existieren kann. Nun, Resultat 30 Lichtjahre. Ne? 30 Lichtjahre, immerhin. Also wir wissen aus den Fossilien, aus den Sedimenten auf unserem Planeten, dass in den letzten 4,5 Milliarden Jahren keine Supernova in einer solchen Entfernung um uns herum explodiert ist. Das ist doch enorm. Denn wir würden natürlich die radioaktiven Zerfallserscheinungen der großen Gammastrahlung von so einer Supernova, die würden wir im Gestein messen können. Messen wir aber nicht. Größter Abstand ist irgendwie so 200, 300 Lichtjahre. Der kleinste Abstand. Nun, keine Sterne, keine Sternprobleme, nichts saust an uns vorüber, wir wissen von nichts. Die Planeten sind stabil, ist übrigens ein großes Geheimnis, muss ich Ihnen bei Gelegenheit auch mal erzählen. Die Stabilität der Planetenbahn, das ist ein ganz großes Mirakel. Wir haben keine Supernova-Explosion, was kann uns denn noch passieren? Die größte galaktische Katastrophe, die Milchstraße, trifft auf eine andere Milchstraße, auf die Andromeda-Galaxie. Nun, was da passiert, ist ganz klar. Diese beiden Milchstraßensysteme sind ja nichts anderes als Sterne. Die werden sich einfach durchdringen und keiner der Beteiligten wird wirklich merken, dass was passiert ist. Denn wieder sind die Räume so groß, dass es ist beliebig unwahrscheinlich, dass Sterne aufeinander stoßen. Es passiert praktisch nie. Die werden durcheinander fliegen und aus diesen beiden wunderschönen Spiralgalaxien wird eine große Galaxie werden, vermutlich eine linsenförmige Galaxie. Aber das passiert das in 4 Milliarden Jahren, dann ist hier bei uns sowieso schon längst alles erledigt. Und alle anderen Katastrophen wären unter Umständen schon längst eingetreten. Wahrscheinlich die der Überbevölkerung, Umweltverschmutzung, möglicherweise nukleare Probleme auf diesem Planeten, die immer noch viel höhere Wahrscheinlichkeiten haben als die ganzen kosmischen Katastrophen. Kommen Sie gut durchs nächste Jahrtausend.